Danke für den lieben Willkommengruß hier bei Ihnen. Vorhin hörte ich Moin. Also wo man Moin sagt, da fühle ich mich zu Hause. Ja, passend zur EM, diesem sportlichen Großereignis, das leider ohne mich stattfindet, denken wir heute nach über das Thema Fit im Glauben. Wie geht das? Ich lese uns dazu den Predigttext aus 1. Timotheus 4, die Verse 6 bis 11. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Die Andeutung eben auf die EM bezieht sich darauf, dass ich eigentlich kein sportlicher Mensch bin. Sport gehörte auf keinen Fall zu meinen Lieblingsfächern damals. Ich sehe mich noch auf halber Höhe am Kletterseil hängen und dann ging's einfach nicht mehr weiter. Und beim Bockspringen, da kam ich kaum rüber. Hätte ich damals die Bibel gekannt, dann hätte ich mir diesen Vers rausgepickt. Die leibliche Übung ist wenig Nütze. Klar, es war Nachkriegszeit. Dreimal die Woche Steckrübensuppe. Da guckten mehr Augen rein in den Topf als Fettaugen raus. Woraus soll man da Kraft schöpfen? Mangelernährung. Ich war ein schmales Hemd und weder fett noch fit. Paulus hingegen war bestimmt ein fitter Typ, obwohl das so wörtlich da gar nicht steht. Aber allein wenn ich bedenke, wie oft und lange er unterwegs war und meistens doch wahrscheinlich zu Fuß, sicher hin und wieder auch mal auf einem Esel. Aber diese körperliche Anspannung sorgte doch gewiss für ein beständiges Ausdauertraining. Wahrscheinlich hat er auch die Olympischen Spiele in Griechenland in seine Reiseplanungen einbezogen, um viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Auf jeden Fall finden wir in seinen Briefen viele Anklänge an Sport und Bewegung. Und man kann eigentlich das alles nur so schildern, wenn man auch mal dabei war. Wenn man gesehen hat, wie die Athleten gegeneinander antraten und vor allem, wenn man eine positive Einstellung dazu hatte. Das erkennen wir. Paulus vergleicht die körperlichen Fähigkeiten mit dem Leben im Glauben. Es ist sicher gut, fit zu sein und nicht bei jeder Treppe ins Schnaufen zu kommen. Man kann aber auch körperlich fit sein und im Glauben wie an Krücken gehen. Paulus schreibt an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Und es geht um die Frage, wie können in der Gemeinde Christen fit sein im Glauben? Fit im Glauben, wie geht das? Eine erste Antwort. Fit im Glauben sein heißt in der Übung bleiben. Glauben und üben, passt das überhaupt zusammen? Riecht das nicht so gleich so an nach menschlicher Anstrengung? Für Paulus, der wie kein anderer die Gerechtigkeit aus dem Glauben verkündigte, ist das kein Problem. Er schreibt, übe dich in der Gottseligkeit. Wir könnten auch sagen, übe dich im Glaubensleben. In der Guten Nachricht Übersetzung heißt es, übe dich, den Willen Gottes zu tun. Und dabei benutzt er ein Wort, das es bis in unsere Umgangssprache heute geschafft hat. Gymnazien, üben, die körperlichen Kräfte ausüben. Bei Gymnastik finden wir es noch wieder oder in dem Wort Gymnasium. Heute ist Fitness der große Trend. Und die Gesundheitsexperten sagen schon lange, die Deutschen sitzen zu viel und bewegen sich zu wenig. Es tut dem Organismus gut, wenn er sich bewegt. Also, wenn ich ein Bewegungsmuffel war, früher mal so ganz in der Anfangszeit, in der Nachkriegszeit, heute bin ich das nicht mehr. Ich bewege mich gerne, ich merke, es tut nicht gut, lange zu sitzen. Ich muss aufstehen und mich bewegen und etwas tun. Bewegung stärkt das Herz und die Muskeln des Körpers. Bewegung fördert die Durchblutung, baut Fettpolster ab. Bewegung sorgt für ein besseres Lebensgefühl und selbst das Hirn verändert sich. Und es ist ja nicht verkehrt, wenn man dafür was tut. Im Glaubensleben ist das nicht anders. Übe dich in der Gottseligkeit. Komm auf Trab, sagt Paulus. Glaube erschöpft sich ja nicht im Anerkennen christlicher Lehrsätze. Glaube ist ein andauerndes Bewegtsein, ein Voranschreiten im Vertrauen auf das Wort Gottes. Die ersten Christen wurden die Anhänger des neuen Weges genannt. Und einen Weg geht man ja bekanntlich. Christen sind Nachfolger Jesu. Sie gehen Schritt für Schritt hinter Jesus her. Üben geht nur mit Wiederholungen. Immer wieder dasselbe tun, bis es sitzt. Immer wieder die gleichen Bewegungsabläufe. Da kommt es dann wirklich zu Fortschritten. Es gibt sportbegeisterte Leute, die lassen keine Sportschau aus. Im Sessel natürlich. Die Couch-Potatoes. Sie wissen alles besser als die Spieler da auf dem Spielfeld. Sie träumen von Preisen und Pokalen, aber sie kommen nicht auf die Idee, selber zu trainieren. Wir können begeisterte Christen sein. Wir können von Erweckung träumen, von besonderen Ereignissen und Geisteserfahrungen. Aber im Alltag scheitern wir vielleicht an dem nächsten kleinen Glaubensschritt. Man kann vom Stabhochsprung träumen und doch über die nächste Teppichkante stolpern. Fit im Glauben sein heißt in der Übung bleiben. Was kann das heißen für uns ganz praktisch? Die Briefe, jedenfalls die zweiten Teile jeweils, sind eigentlich lauter Übungsziele. Also wenn da steht, achtet einander höher als euch selbst. Das ist ein Übungsziel. Da geht es wirklich ran. Oder endlich den Groll im Herzen überwinden und vergeben. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Das wäre auch so ein Übungsziel für vielleicht manch einen von uns. Umkehren und den Willen Gottes tun, den ich längst erkannt habe. Ein Übungsziel. Ran an die Bewegung des Glaubens. Vielleicht warst du einmal fit im Glauben. Vielleicht war das dein Lebenselement und du warst bewegt von der Gnade Gottes und seinem Wort. Aber dann hat man sich irgendwann mal festgesetzt und dann rostet das alles ein. Jeder weiß doch, der schon mal ein Bein oder einen Arm in Gips hatte, weiß, wie es geht. Da ist später Bewegung nötig, damit das beweglich wird. Werde fit, bleibe fit, sagt uns dieses Wort. Der Hirnforscher Manfred Spitzer hat einmal gesagt, da kommt richtig was ins Rollen. Neuronen sprießen, neue Verknüpfungen entstehen, die Durchblutung verbessert sich. Jeder Schritt stärkt die Selbstkontrolle und den Willen zu einem gesünderen und schwungvolleren Leben und macht den nächsten Schritt leichter. Das könnte man genauso vom Glaubensleben sagen. Der nächste Schritt, den ich gehe, macht den übernächsten leichter. Es ist gut, fit zu werden im Glauben. Das Zweite. Fit im Glauben, das ist nur aus der Gnade möglich. Übe dich, schreibt Paulus. Wie passt das zu der Botschaft von der Gnade? Ist das Üben so eine Art Trimmlichtprogramm zur geistlichen Selbststeigerung? Eine Methode, um Gott zum Handeln zu veranlassen? Klar, niemand wird durch geistliche Übungen Christ. Der Baron von Münchhausen hat sich ja, so wie man erzählt, am eigenen Haarschopf aus dem Morast herausgezogen. Aber wir wissen es doch. Aus dem Morast der Sünde rettet nur Jesus Christus. Gott allein schafft es, uns aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes Jesus zu versetzen. Das ist ein unverdientes Geschenk. Das ist Gnade. Da üben wir uns nicht hinein. Kürzlich waren wir in Wittenberg und es ist schon faszinierend, die ganzen Lutherstätten da zu sehen. Aber ich fand auch Plakate, da wurde Luthertee angeboten oder Lutherwurst oder Luthertomaten. Also Tomaten gab es damals ja noch gar nicht, ne? Jedenfalls nicht bei uns. Wenn ich an Luther denke, denke ich weder an Luthertee noch an Lutherwurst noch an Luthertomaten, dann denke ich an sein Allein. Allein aus dem Wort, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade. Das ist Luthers bahnbrechende reformatorische Erkenntnis. Luther war aber keineswegs der Meinung, dass die Gnade menschliches Tun ausschließt. Das menschliche Tun folgt der Gnade. Das menschliche Tun ist nur auf der Gnade, aufgrund der Gnade fähig zu positiven Veränderungen. Und so gehören Gnade und Übung zusammen. Und als wir da durch das Lutherhaus gingen in Wittenberg und Dokumente aus jener Zeit sahen und lasen, da wurde klar, Luther hat regelmäßig gebetet und über das Wort Gottes nachgedacht, es meditiert und studiert. Luther schreibt, dass er wöchentlich gebeichtet hat. Und er sagt, dass das Fasten eine leibliche, aber eine feine äußerliche Zucht sei, solange es nicht in die fatale Werkgerechtigkeit führt. Und berühmt ist sein Statement, dass man überschreiben könnte mit Wachstum in der Gnade. Das sagt er zum Beispiel, das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Im Neuen Testament steht allerdings, wir sind und darum werden wir immer mehr. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, aber ein Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, aber es reinigt sich alles. Die Gnade macht unser Tun also nicht bedeutungslos. Sie will sich in unserem Leben immer mehr realisieren. Sonst verkommt sie zur billigen Gnade, wie das Dietrich Bonhoeffer einmal beschrieben hat, wenn die Gnade keine Auswirkungen in unserem Leben hat. Im Fernsehen gibt es ja immer wieder mal so Sendungen oder Berichte über Wunderkinder. Und da kann man ja wirklich staunen über so hochbegabte Kinder. Da ist so ein Knirps, der schafft es kaum auf den Hocker. Und wir staunen dann, wie seine Finger über die Klaviertasten gleiten und wunderbare Harmonien erzeugen. Das ist eine besondere Gabe, sagen wir dann. Ein Wunderkind oder ein begnadeter Künstler. Aber auch ein begnadeter Künstler kommt ja ohne das Üben nicht aus. Der im vorigen Jahrhundert lebende berühmte polnische Pianist hat einmal gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann merke ich es. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merkt es meine Frau. Wenn ich 3 Tage nicht übe, merken es meine Freunde. Und wenn ich eine Woche lang nicht übe, merkt es das Publikum. Bist du ein Wunderkind? Wimmeln wir natürlich gleich ab. Nein, nein, das sind wir ja doch nicht. Die Bibel aber sagt, wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann bist du ein Kind Gottes. Und das ist nichts anderes als ein Wunder. Kind Gottes zu sein in dieser Zeit, in dieser Welt, ist ein Wunder. Du bist ein Wunderkind, wenn du ein lebendiger Christ bist. Und die Gnade Gottes ist nicht für Könner, sondern gerade für die, die es nicht geschafft haben. Wir sind zwar Wunderkinder, aber wir merken immer wieder unser Zu-Kurz-Kommen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wir sollen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Übe dich, heißt es nun. Werde fit im Glauben. Lerne aus dieser Gnade Jesu Christi zu leben. Wer Kinder hat, weiß, ob Rechtschreibung oder Klavierspielen oder auch nur Blockflöte, ohne Üben kommt man da nicht weiter. Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Und Üben, das ist langweilig. Immer das Gleiche tun. Die vielen Wiederholungen nerven total. Aber Eltern bleiben dabei. Ohne Üben geht es nicht. Paulus wusste, durch Gnade bin ich, was ich bin. aber er hat nicht gezögert von Schweiß und Mühe und von Kampf und Arbeit zu schreiben. Und manch ein Abschnitt klingt wie ausdauerndes Training. Immer wieder lesen wir da, ich kämpfe, ich ringe, ich laufe. Als ich zum Glauben kam, gehörte dieser Bibelabschnitt, den wir vorhin gelesen haben, gehört haben zu den Favoriten. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin, das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, liebe Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe, aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und strecke mich nach dem Ziel aus, das vor mir liegt. Ihr Lieben, dabei soll es bleiben. Nicht nur am Anfang des Glaubens, sondern auch im Älterwerden und gerade dann. Übungen des Glaubens, wie könnte das in meinem Leben aussehen? Zum Beispiel, im Glauben zur Ruhe kommen, wenn der innere Friede gestört ist und wenn die Gedanken um alles Mögliche kreisen, so in der Nacht, wenn man wach liegt, oder auf dem Zahnarztstuhl zum Beispiel. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber also ich vergesse das Atmen dabei. Und ich verkrampfe mich, ich merke das dann auch. Und dann helfen mir Glaubensübungen. Zum Beispiel das Psalmwort, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Das kann man im Rhythmus des Atmens immer wieder sagen. Wiederholung ist auch da die Mutter der Weisheit. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Das funktioniert auch mit Liedstrophen. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Wir singen das immer wieder einmal, aber wir können das auch für uns verinnerlichen. In anderen Glaubenstraditionen ist das Gang und Gäbe. Das ist nichts Verkehrtes. Das muss nicht seelenlose Gewohnheit sein. Das kann eine Hilfe sein zu einer guten Glaubensübung. Oder ich denke an das wunderschöne Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Ich denke an Glaubenssituationen und Lebenssituationen, wo ich umgetrieben war von Sorgen und ich bin Rad gefahren und habe dieses Lied laut hinausgesungen. Da war keiner in der Nähe, der es hätte hören können, außer dem lebendigen Herrn, der da ist. Und Sie können sicher sein, nach der 12. Strophe geht's einem besser. Oder sich Zeit nehmen zum Lesen der Bibel, mal eine andere Übersetzung zur Hand nehmen oder ein Hörbuch. Eine ganz einfache und wirksame Übung ist das Danken. Es gibt viele Gründe zum Danken, die wir oft vergessen. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder einmal das in Erinnerung rufen. Danke, danke für dies, danke für das. Vielleicht schreiben wir das mal auf. Jeden Tag 3 Punkte zum Danken und am nächsten Tag 3 neue. Und uns werden die Augen aufgehen für das, was uns geschenkt ist. Auch eine Glaubensübung. Man kann natürlich zu sich selbst sagen, das geht mir völlig daneben und das geht mir gegen den Strich. Nein, das ist eine gute Glaubensübung. Klar, das geht uns gegen den Strich. Ich kann das nicht, wenn ich aus meiner alten Natur heraus lebe, ist das nicht möglich. Aber wir haben es vorhin neu bedacht. Ich bin ein Wunderkind. Es ist ein Wunder an mir geschehen. Das Wunder der Gnade Jesu Christi. Jesus ist in unser Leben hineingekommen und ich darf leben aus seiner Kraft. Ich schaffe das nicht, aber Jesus lebt in uns. Er ist der Könner, er ist der Künstler, er schafft das. Und immer wieder geht es um dieses eine, nicht ich, aber Jesus, er schafft es. Und aufgrund dieser Gnade kann ich üben und fit werden im Glauben. Und wenn ich immer wieder auf die Nase falle, Jesus schafft das mit mir. Ich bleibe in ihm. Er ist der Herr. Und so geht es weiter. Und wir werden fit im Glauben. Fit im Glauben, das ist das Dritte, wirkt sich in jeder Hinsicht positiv aus. Paulus schreibt, denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Schon aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass Paulus keine leibfeindliche Einstellung hatte. Er wendet sich hier gegen Irrlehrer, die mit ihren asketischen Übungen bei Gott Punkte sammeln wollten. Körperliche Fitness ist gut, aber sie ist nicht alles. Und auf keinen Fall geht das in dem Sinne, dass man sagt, die leibliche Übung ist wenig Nütze und dann lässt man sie halt ganz. Nein, körperliche Fitness ist gut, aber sie ist nicht alles. So wie Gesundheit gut und wünschenswert ist, aber auch nicht alles abdeckt, was wir wirklich brauchen. Dem Körperkult unserer Tage fehlt die Perspektive der Ewigkeit. Wer im Glauben fit ist, hat nicht nur für diese Zeit, sondern auch für alle Zukunft die Zusagen Gottes. Ein geübter und bewährter Glaube wirkt sich in jeder Hinsicht positiv aus. Denn was wir eingeübt haben, wird zur guten Gewohnheit und wir sind schneller wieder auf der richtigen Spur. In Apostelgeschichte 3 wird berichtet, wie Petrus und Johannes wie gewohnt in den Tempel gingen. Sie hatten eine gute Übung, eine gute Gewohnheit, in den Gottesdienst zu gehen. Im Hebräerbrief lesen wir von Leuten, die durch beharrliche Übung, das steht da sogar wörtlich, ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. So wirkt sich Bibellesen aus. Das geistliche Urteilsvermögen wächst in unserer Zeit der Verwirrung und der Orientierungslosigkeit ist das ein großer Schatz, ein großer Vorteil, wenn wir im Glauben geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Wer fit ist im Glauben, hat einen klaren Blick für geistliche Zusammenhänge. Er bleibt nicht bei den vordergründigen Dingen stehen. Und wir beginnen, wie Jesus es nennt, nach dem Reich Gottes zu trachten und alles andere fällt uns zu. Wir bekommen Kondition, Kondition für die Zukunft. Und das vierte und letzte, fit im Glauben ist Ziel der Verkündigung. Dies gebiete und lehre, schreibt der Apostel an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Das sollst du allen gut einschärfen. Mal ganz persönlich, was erwarten Sie eigentlich von einer Predigt? Soll sie möglichst kurz sein, möglichst unterhaltsam, möglichst etwas Neues bieten? Und manchmal werden dann ja auch so Noten gegeben, das war aber eine gute Predigt oder das war ja gar nichts. Eine Mitarbeiterin der Allianzmission hat einmal Folgendes geschrieben, nachzulesen in einem der letzten Allianzmissionsbriefe. Sie schreibt von Zentralchina, von einstündigen Predigten, oft über ein ganzes Kapitel. Ganze biblische Bücher werden in Predigtreihen systematisch erarbeitet, sodass Zusammenhänge deutlich werden. Dahinter steht die Überzeugung, die Paulus seinem Mitarbeiter einschärft. Biblische Lehre macht gesund und mobil. Wir sollen fit werden für einen alltagstäglichen Glauben. Und dieses Ziel ist nicht verhandelbar. Darum geht es in der Gemeinde. Und es wird ja nicht abgestimmt, ob Gottes Wort gelten soll oder nicht. Das ist doch klar unter uns. Gebiete, sagt der Apostel, dazu gehört Klarheit, dazu gehört Vollmacht. Schärfe ein, sagt er. Das ist nicht Gehirnwäsche, sondern es geht darum, aus Liebe zu Jesus den Menschen das ans Herz legen, was Jesus wichtig ist. Und das entspricht ja den Worten Jesu, mit denen ich schließe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote des Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Amen.